Thank you very much, and really it's my pleasure to be here with you. I was also in Norway at work for the same purpose. It's just like to refresh our relation with the people and also to update about the situation and to mobilize also for the World Social Forum on Palestine, which is, we consider it going to be the action on Palestine in the year 2012. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, ich freue mich selbst sehr, hier zu sein, wieder hier zu sein. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich in Norwegen zum gleichen Zweck, zu dem ich jetzt auch hier bin, nämlich einerseits uns wieder miteinander bekannt zu machen, die Menschen wieder miteinander bekannt zu machen und gleichzeitig auch über das Weltsozialforum zu reden, wo ich denke, dass das die entscheidende Aktion zum Thema Palästina im Jahr 2012 sein wird. There was a debate whether to, for the date of the conference, the Social Forum of Palestine, whether to be in 2012 or 2013. But to be honest, we insist that it should be in 2012 because of the current situation in Palestine. Es gab am Anfang einige Diskussionen darüber, über das Datum des Weltsozialforums zum Thema Palästina, ob das in 2012 oder erst in 2013 stattfinden sollte. Und wir haben darauf bestanden, dass es in 2012 bereits stattfindet, aufgrund der aktuellen Situation in Palästina. Clearly the situation there is getting from bad to worse. Israel declaring, and at least I will start from the far end. In the end of the year 2011, they told OCHA, the United Nations office who's monitoring the violations in the West Bank, they told them that they are going to move people from areas C to area A and B. Move, and they call it move, but it is like, means that they want to ethnically cleanse the people from area C. And we are not talking about any very small percentage of the West Bank. It's 60% of the West Bank. Und wenn ich über die Situation in Palästina rede, dann muss man sagen, die Situation in Palästina geht von schlecht, verändert sich von schlecht zu noch schlechter. Im Anfang, in 2011 haben die Israelis gesagt, dass sie anfangen werden, Leute umzusiedeln. Und zwar da anfangen werden, Leute umzusiedeln aus dem Gebiet C in die Gebiete A und B. Of course, since 2010, after what they called at that time, break the freezing of the settlements, they are intensively, almost every week, you hear about new hundreds of housing units to be added to the settlements, or new settlements, or changing outposts, what's so called outposts, which is around 150 in the West Bank, to a settlement. Die Siedlungspolitik, der Bau der Siedlung nimmt ständig zu. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht entweder darüber hören, dass zu bestehenden Siedlungen Häuser hinzugefügt werden, dass neue Siedlungen begonnen werden zu bauen oder sogenannte Außenposten, was sie Außenposten nennen, gebaut werden. Es gibt mittlerweile 150 davon allein in der Westbank. Hundreds of thousands, or tens of thousands of houses of the Palestinians, either in the West Bank or Jerusalem, is under threat of demolition. Und Zehntausende von Häusern, von palästinensischen Häusern, sind unter dem bedroht, davon zerstört zu werden, abgerissen zu werden in der Westbank und in Ost-Jerusalem. In Jerusalem alone, 15,000 houses is on the list of destruction. Alleine in Jerusalem selbst sind 15,000 Häuser auf der Liste, von denen die zerstört werden sollen. They are not destroying house, yani by house. No, they are talking about neighborhoods like Sinwan, like Sheikh Jarrah. In Jerusalem, as well as in the West Bank, like any last week, 52 houses they are giving them orders of leaving in the south of Hebron, north of the Jordan Valley. Und wir reden hier nicht über einzelne Häuser, die Haus für Haus zerstört werden. Wir reden hier über ganze Viertel, über ganze Kieze, ganze Nachbarschaften. Alleine in der West Bank sind es im Moment gerade 52 Häuser, die Nachricht bekommen haben, dass ihre Häuser räumen müssen, weil sie zerstört werden sollen. Arresting the people, attacking the organizations, even the TVs. Like last month, they raided our office in Ramallah, in Area A, destroying all the content of the office, confiscating the computers and the laptop, and what they get, files and papers, as well as two TVs, what local TV called Watan TV, which is widely known in the West, seen in the West Bank as the Al-Quds Educational and also TV in Ramallah. Und Sie, es geht nicht nur um private Häuser, also nicht nur um Einzelhäuser, es geht zum Beispiel, letzte Woche haben Sie unser Büro in Ramallah durchsucht. Sie haben bei uns Computer beschlagnahmt, Sie haben Laptops beschlagnahmt, Sie haben Fernsehgeräte mitgenommen. Das Gleiche ist auch mit zwei Fernsehstationen, die Sie ebenfalls durchsucht haben und Ausstattung von denen beschlagnahmt haben. Zwei sehr bekannte regionale Fernsehstationen, einer von den Ramallah. To understand what they are doing there, and allow me just to get a little bit more time to go over this PowerPoint that shows the, yani, in a little bit details, the Israeli colonial plans in the West Bank and how this is goes systematically since long time. Ich möchte mehr, etwas mehr Zeit nehmen, um auch durch diese PowerPoint-Präsentation zu gehen, um euch zu zeigen, die koloniale, die neukoloniale Politik und Strategie Israels in der Westbank, die schon seit einer ganzen Weile so andauert. What you see in the picture is the wall of Qalqilia. Qalqilia is the first Palestinian city to be encircled by the wall from all sides. Und was man sehen wird, ist der Wall bei Qalqilia. Qalqilia ist die erste palästinensische Stadt, die komplett von der Mauer umgeben sein wird und auf allen Seiten von der Mauer umgeben ist. As a result of start building the wall in 2002. Als ein Ergebnis von der Mauer, die seit 2002 gebaut wird. So the wall as we saw it last in that time, and we see it today on the ground, is the massive Israeli construction project that changed the geopolitical map of the West Bank totally. Das heißt, wenn wir uns angucken, wie es damals aussah, wie die Situation damals aussah und uns die Situation heute angucken, dann sehen wir, dass diese Mauer, dass der Bau dieser Mauer das zentrale Bauprojekt, Konstruktionsprojekt Israels ist, um die koloniale Situation in Palästina in der Westbank zu verändern. It is the biggest construction project that Israel did since 48. Es ist das größte Bauprojekt, das Israel seit 1948 begonnen hat oder durchführt. 810 kilometers long, all around the Palestinian communities, encircling them. 810 Kilometer lang, einmal rum das ganze palästinensische Gebiet, es kreist das gesamte palästinensische Gebiet ein. Where this also plan comes from? After falling the Soviet Union in 1990 and the whole end of the Cold War and the first war on Iraq also, if you remember that time, this is considered the dramatic changes around the world happened. And it's concerned Israel a lot. Then they, in 1992, they had a decision to get out, to make a strategic plan. Then this strategic plan where they, in the next 20 years, they'll see the future of Israel in the case of war and in the case of peace. Die Frage ist, wo kommt diese Strategie, wo kommt dieser Plan also her? Das Ganze begann 1990, Anfang 1991, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und der gesamte Ostblock zusammengebrochen ist. Das hat auch in Israel zu sehr viel Nachdenken geführt. Und dann kam es 1992, es hieß, wir wollen eine neue Strategie aufbauen, die in den nächsten 20 Jahren die Stellung Israels in Frieden und die Stellung Israels aber auch im Krieg bestimmen soll. For this case or this project, they gathered 250 Israeli scientists from all levels and from all sectors, beside another cooperation, another 30, one of the most known research institutes around the world to get out with this plan. Und da haben sie dann 250 der berühmtesten, wichtigsten, anerkanntesten israelischen Wissenschaftler zusammengefasst aus allen verschiedenen Disziplinen und 30 weitere Institute, Forschungsinstitute rund um die Welt zusammengebracht, um einen solchen Plan zu formulieren. The plan geht in 1997 with 18 volumes. Dieser Plan wurde 1997 fertiggestellt und bestand aus 19 Bänden. Just to show what's the volumes that we are talking about. The volume about Jerusalem alone, 9,000 pages. Und allein der Band über Jerusalem beinhaltet 9,000 Seiten. This has been announced in a very important conference called the Herzliya Conference in 2001. Das wurde bei einer sehr wichtigen Konferenz verkündet, nämlich in der Herzliya-Konferenz im Jahr 2000. And since then they are holding every year a review conference in Herzliya to follow up the implementation of this plan. Und seitdem wird jährlich eine solche Konferenz, eine Nachfolgekonferenz in Herzliya abgehalten, um zu überprüfen, die Entwicklung und die Weiterentwicklung zu überprüfen. Concerning the conflict with the Palestinians, there were four major plans that has been approved. Und was den Konflikt mit den Palästinensern angeht, gibt es vier zentrale Pläne, sozusagen vier zentrale Planungen, die dort genehmigt wurden. And that what we saw it on the ground then. And what's really like any draw your attention in these plans when you read it, is that they are not talking about Palestinians separating or differentiating between Palestinians and the in Gaza, Jerusalem, West Bank, and the Palestinians in Israel in 48, they deal with them as the same. And the major hypothesis out of this is the main threat for the future of the Jewish state is the Palestinian grown-up, the demography. Und was entscheidend ist, was ganz, ganz wichtig ist an diesem Plan, an diesen Konzepten, ist, dass dort nicht unterschieden wird zwischen Palästinensern in Jerusalem, Palästinensern in Gaza, Palästinensern in der Westbank oder Palästinensern in Israel, also in 48er Gebieten, sondern dass dort von den Palästinensern an sich gesprochen wird und dass dort gesagt wird, die größte Bedrohung für die Sicherheit oder die größte Bedrohung für den jüdischen Staat Israel ist das Wachstum, das Bevölkerungswachstum der Palästinenser. Like for example, if we just talk, I will talk in details about some of these projects, but like Galilee development, they called it plan. Ich werde im Detail über einige, über einzelne dieser Projekte reden, zum Beispiel über den ersten Plan, nämlich den Galiläa-Entwicklungsplan. They found out that the Palestinian percentage in the Galilee is 52%. Sie haben herausgefunden, dass die, der Bevölkerungsanteil, der Anteil der Palästinenser in Galiläa 52% sind. So, they put the assumption that we have to get down this percentage from 52% to 38%. Das heißt, sie haben die Annahme aufgestellt, dass es erreicht werden muss, diese 52% Palästinenser zu drücken auf 38%. Without talking about analysis, because every one of them you can talk about it 2 hours at least, like these plans. But Lani, to summarize the whole, how they want to do that, they want to invest in the high-tech industrial zones that's supposed to be like for export and for exchange with the world. So high-tech will drag the Israeli capital from the coastal areas where most of the Jewish Israelis is focused or concentrated. And if you talk about high-quality, high-tech industrial zone, you are talking about housing, you are talking about universities, research, kindergartens, workers, high-tech workers, and this is will just get with it a lot of people there, and this is going to be on the expense of home, of the land of the Palestinian villages in the Galilee. Und wir wollen jetzt hier nicht anfangen, über die Analysen zu reden, die dahinter stehen. Wenn wir auch noch über die Analysen reden wollten, könnten wir über jede von denen mindestens 2 Stunden lang reden. Die Frage ist, wie haben die sich das denn vorgestellt? Wie wollten sie denn dahin kommen, der Anteil von 52 auf 38% gedrückt wurde? Und ihr Ansatz war zu sagen, wir wollen Hightech-Industrie nach Galiläa bringen. Und zwar die Hightech-Industrie, die bisher im Küstengebiet Israels konzentriert war, nämlich in den primär jüdischen Gebieten. Und die Annahme war, wenn es uns gelingt, diese Hightech-Industrie zum Beispiel nach Galiläa zu bringen, dann heißt es, wir haben die Industrie dort, also brauchen wir auch Wohnplätze. Dort werden Arbeiter hinkommen, das heißt, dort werden hochqualifizierte, hochspezialisierte Arbeiter hinkommen. Die brauchen dann wiederum ein Bildungsangebot, die brauchen ein Betreuungsangebot für die Kinder, die brauchen Schulen, die brauchen und so weiter. Und das alles wird aber stattfinden auf dem Gebiet unserer Heimat, auf dem Gebiet der palästinensischen Heimat. The second one is about the Bedouins in the Negev. Der zweite Ansatz ist der über die Beduinen in der Negev-Wüste. So, they are talking about 100,000 Bedouins in the Negev, in the south of historical Palestine. Das heißt, sie reden über 100,000, in diesem Fall über 100,000 Beduinen im Negev, in dem Süden des historischen Palästina. That they want to concentrate them in 5 locations of 5 villages. Und die möchten sie gerne, wollen sie in 5 verschiedenen, an 5 verschiedenen Orten, in 5 verschiedenen Dörfern konzentrieren. And destroy almost 45 places, villages that they are living in, which they call it the unrecognized villages. Und in dem Prozess wollen sie 45 Ortschaften zerstören, in denen die Beduinen gegenwärtig leben, sogenannte nicht anerkannte oder nicht anerkannte Dörfer. Maybe you heard about Al-Araqib village in the Nakab. Al-Araqib is destroyed now for the 30th time. Und vielleicht habt ihr über das Araqib-Dorf, das Dorf Araqib gehört im Negev, das wird gerade zur, wie viel mehr? 30. Zum 30. Mal zerstört. An. Destroyed again. Dieses Dorf ist heute gerade wieder, also wahrscheinlich zum 31. Mal zerstört worden. That's it. The fight is like any. If the people succeed to stand up there and to stay there in their village and rebuild it again, or the authorities will succeed to destroy it, then we'll come to the second village and the third village, and it will be much more easier. The most important, the first one to be succeed to destroy it, then they will go one after the other. Und der Kampf, um den es jetzt gerade geht, ist der Kampf dieser Bevölkerung, der Menschen dort, dort stehen zu bleiben, aufzustehen, Widerstand zu leisten und ihr Dorf nicht zerstören zu lassen. Oder dort zu bleiben, ihr Dorf wieder aufzubauen. Denn wenn es erstmal gelingt, das erste Dorf zu zerstören und die Leute zu vertreiben, dann wird das zweite, das dritte, das vierte Dorf umso leichter. And this is ethnic cleansing. This is racism. This is racial discrimination. Und das ist ethnische Säuberung. Das ist Rassismus. Das ist rassistische Diskriminierung. And against whom? Against these people have an Israeli citizenship. Supposed to be they are equally citizenships with the rest of the inhabitants of the state. Und gegen welche Menschen? Es geht um Menschen, die einen israelischen Pass haben. Es geht um Menschen, die israelische Staatsbürger sind, von denen, wo du eigentlich der Theorie nach sagen müsstest, die sind gleichberechtigte israelische Staatsbürger. Greater Jewish Jerusalem and disengagement plan on the West Bank. This is the two concerning the West Bank. I will talk a little bit with more details about them. Die letzten beiden, und zwar das jüdische Groß-Jerusalem und der Plan, sich zurückzuziehen aus West Bank und Gaza, über die möchte ich jetzt auch noch kurz was sagen. With the West Bank issue, there is, even if it's take a little bit time, for the first time the American president is talking about Palestinian state. But he connect, when he talk about Palestinian state, he talk about contiguity and viability. And here the question, why we don't talk about Germany, we want a German state, viable German state and contiguous German state. Why we talk about Palestine, we want a Palestinian contiguous and viable state. 2003 hat der US-amerikanische Präsident zum ersten Mal über einen palästinensischen Staat geredet. Und in dem Kontext hat er die beiden Begriffe benutzt, es muss ein lebensfähiger palästinensischer Staat sein und er muss zusammenhängend sein. Die Frage ist, als wir über die deutsche Wiedervereinigung geredet haben, da hat niemand darüber geredet, es muss lebensfähig sein und es muss zusammenhängend sein. Die Frage ist also, warum kommen diese Begriffe zum Thema Palästina? Viability means that the country can, it has its own resources that can depend on. In their development, in their future. And contiguity is that you can reach any place in the country freely. If you look at the map of the West Bank before 67, it is contiguous because we have very rich tourist sector, which is like when we talk about Jerusalem and Bethlehem and Jericho and the different cities, we have very ancient cities. And also it's the most important cities in the world for the Christianity and Islam and Judaism. So you expect like 15 million tourists a year at least, either for pilgrimage or others. Das heißt, wenn ich mir die Karte der West Bank angucke, wie es früher war, dann muss ich sagen, es gibt dort jeden Grund, dass man jede Menge Touristen dort erwarten könnte. Es gibt uralte Städte, die die Zentren sind, der christlichen Religion, die Zentren sind der islamischen Religion. Wir konnten mit Fug und Recht davon ausgehen, dass wir jedes Jahr 50.000 Touristen haben würden, die alleine an die Westbank kommen. Das heißt, viable im Sinne von lebensfähig, dass wir unsere eigenen Ressourcen haben, auf die wir zurückgreifen können, ja. In the north of the West Bank is like very fertile areas, and the Jordan Valley also, where we plant different kind of plants in different seasons. So we have like our self-sufficiency in this. As well as in the north, it's growing up different kind of fruits and also animal husbandry. Das gleiche, wenn du dir den Norden der Westbank anguckst und auch das Jordanufer, sind das sehr, sehr fruchtbare Gegenden, in denen du ganz wunderbare Landwirtschaft betreiben kannst, denen du Lebensmittel herstellen kannst, alles kein Problem. But Mr. Bush has this great initiative because he know the reality in the West Bank is this one. And this is not viable and not contiguous in any way. Aber Bush hat jetzt genau diese beiden Worte benutzt, weil er weiß, dass die Realität in der Westbank eben nicht so aussieht wie die Karte, die wir eben gesehen haben, sondern aussieht wie die Karte jetzt. Nämlich, dass es weder lebensfähig, überlebensfähig im Sinne ist, von Zugriff auf die eigenen Ressourcen zu haben, noch dass es eigentlich noch zusammenhängende Gebiete sind. What you see in these maps, in the brown, is the Palestinian residential area, which is they called it Area A and B, according to Oslo Agreement. And the rest of the West Bank is Area C, that we talk about that they are going to, they are talking about evacuating it. Und wenn ihr euch diese Karte jetzt anguckt, dann seht ihr, die braun gefärbten Gebiete sind die von Palästinensern besiedelten, die palästinensischen Siedlungsgebiete, heutigen palästinensischen Siedlungsgebiete. Das sind nach dem Oslo-Abkommen die Gebiete A und B. Die weißen Gebiete sind nach dem Oslo-Abkommen die Gebiete C, von denen davon geredet wird, sie zu evakuieren. After signing Oslo Agreement, they built this network of bypass roads to avoid the Palestinian villages and cities and to link all the settlements together. And to link them with Israel, to make them grown up and viable and able to yani, make them bigger and wider. Nach dem Oslo-Abkommen haben die Israelis angefangen, die sogenannten Umgehungsstraßen zu bauen. Diese Straßen, also Umgehungsstraßen, sind so gebaut worden, dass sie alle palästinensischen Siedlungen umgehen und ausschließlich jüdische, israelische Siedlungen verbinden miteinander und mit Israel. Then the wall came to be built on the areas A and B, on the residential Palestinian areas, and to isolate all the agricultural areas and the resources, the agricultural land and water, in the what's so called areas. Und dann wurde angefangen, die Mauer zu bauen. Und diese Mauer sollte so gebaut werden, dass sie die palästinensischen Siedlungsgebiete umfasst, aber nicht die Gebiete, wo es Landwirtschaft gab und wo die Ressourcen eigentlich lagen. So to see what the impact of this colonial project on the West Bank, this is two tables summarizing the situation. The upper table up there, if you look at the years comparing to the numbers, you see every 10 years how the number of the settlers jumped, and not just double and triple, sometimes like 10 times or more than that grown up. Like in 72, Das heißt, um jetzt die Ergebnisse dieser kolonialen Politik Israel sich anzugucken, gibt es jetzt hier zwei Tabellen. Wenn ihr euch die obere Tabelle anguckt, dann seht ihr, wie seit 1966 die Zahl der Siedler angestiegen ist. Und zwar nicht nur ein bisschen angestiegen ist, sondern massiv angestiegen ist, teilweise innerhalb der Jahre, der Abstände dort sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht hat. So in 66 there was zero settlers in the Jewish settlers in the East Jerusalem or Gaza or the West Bank, even go with the Israelites. 72, you see the number 10,000. 83, 106,000. 93, when they signed Oslo, it was 281,000. 2004, 10 years later on, through the peace process, it jumped to 441,000. In 2006, 484,000. And in 2011, which is not in the table, 530,000. Das heißt, wenn ihr euch diese Tabelle anseht, unten die Summe, dann seht ihr, dass im Jahr 1966 es null Siedler gab, dass das Ganze angestiegen ist. Die Zahlen seht ihr ja selber. Das Oslo war 1993, da waren es 281,000. Im Jahr 2004 hatte sich das bereits verdoppelt, fast verdoppelt, weiter angestiegen zum Jahr 2006. Und das Jahr 2011 ist nicht mehr drauf auf der Tabelle, da sind es mittlerweile 530,000. So we see since 1992-93 until now how much the number of the settlements has been grown up. Das heißt, ihr seht, wie stark sich die Anzahl der Siedler vergrößert hat seit 1993. So the Palestinians were sitting in the round table negotiations and they were swallowing the land in Spayach. Das heißt, die Palästinenser saßen mit an den Gesprächen am runden Tisch und haben zugesehen, wie das Land Stückchen für Stückchen, Zentimeter für Zentimeter verschluckt wurde. The down table is showing the controlling of the land between the settlements wall, west wall for settlements expansion by bus roads that you see and military camps. You are talking about 61% of the West Bank under their control, which is what so-called Area C. Und in der Tabelle unten rechts seht ihr, was das Ganze bedeutet für die Kontrolle des Landes, also wer die Kontrolle über das Land besitzt. Das ist jetzt aufgespalten nach den Siedlungen selber, was von der Mauer eingenommen wird, was westlich der Mauer ist und so weiter, was benutzt wird, um die Siedlung auszudehnen, was von diesen sogenannten Umgehungsstraßen mit Beschlag gelegt wird und wo Militärcamps und Militärzonen sind. Und das Gesamtergebnis von all diesen, die Summe, sind 61% des Landes der Westbank. So what is this Palestinian state that George Bush wanted in contiguity and viability in this kind of situation? Das heißt, was sagt uns das über das, was George Bush gefordert hat, dass ein palästinensischer Staat lebensfähig und zusammenhängend sein müsse? It is in this one, in this map. If you remember in 2005, they take out their settlers and soldiers from Gaza. It was part of this plan. Das heißt, wenn ihr euch jetzt diesen Plan angucken, ihr erinnert euch, im Jahr 2005 hieß es, die Siedler und das Militär wurden aus Gaza zurückgezogen. What they did in Gaza, after they built the walls and the buffer zones, and they built all these, you know, checkpoints that they called it, the borders terminals, and turned Gaza into a big prison, they take their settlers from there, and you see Gaza since 2005, what happened to be in it until now? Was sie also in Gaza gemacht haben, war, nachdem sie eine Mauer drumherum gebaut haben, nachdem sie die Checkpoints gemacht haben, nachdem sie ihre Pufferzonen eingeführt haben, Militärcamps eingeführt haben, das heißt, nachdem sie Gaza eigentlich zu einem großen Gefängnis gemacht haben, da haben sie dann die Siedler aus Gaza abgezogen. So this is just not just a wall, it's a whole controlling system that's composed of. Das heißt, es ist nicht nur eine Mauer, sondern es ist ein ganzes, komplettes, in sich geschlossenes Kontrollsystem, das aus verschiedenen Komponenten besteht. The wall that will besiege the Palestinian people inside, the border, the de facto border they want to create for the Palestinians in the mountainous areas of the West Bank. Das heißt, zum einen ist es ist die Grenze, die Palästinenser einschließt, die Grenze, durch die sie belagert werden. That isolate and enable them to isolate the agricultural land in the Jordan Valley and the other areas, to be able to be in like any available for the expansion of the colonies and the settlements that they are creating. Und es hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das fruchtbare Land am Jordan zu isolieren von den palästinensischen Gebieten und es dadurch zu eröffnen, zur Verfügung zu stellen für die Siedlungen, für den Ausbau der Siedlungen. The second is the system of roads, which we called it apartheid roads, and I will tell you now why we called it apartheid roads. Das zweite ist das System der Straßen, die wir Apartheidstraßen nennen, und ich werde euch jetzt erklären, warum wir es Apartheidstraßen nennen. And the third, the checkpoint that they call the terminals. Und der dritte Aspekt, der dritte Faktor sind die Checkpoints, die Terminals, die nennen. This terminals, quote unquote, the checkpoints, military checkpoints, is that you only see around these areas with the in these squares, either the blue or the yellow, there are 34 checkpoints, or what they call the terminals, that control the Palestinian move and the Palestinian life totally. Es gibt, ihr seht hier die Karos, die auf der Karte sind, die gelben und die blauen Karos. Es gibt insgesamt 34 dieser Checkpoints, die die Israelis Terminals nennen. 34 dieser Checkpoints, und von denen aus wird das palästinensische Leben komplett kontrolliert. And how you see in this, either by this whole system, it's dividing the Palestinian in the West Bank into three main big Bantustans, ghettos, whatever you call them, isolations, one from each other. Und was diese Struktur macht, wie ihr sie auf dieser Karte seht, ist, dass sie die Westbank, die Menschen, palästinensischen Menschen in der Westbank in drei getrennte Gebiete, in drei getrennte Zonen, man könnte Bantustans sagen, wie auch immer, in jedenfalls drei getrennte Zonen unterteilen. Jerusalem, you don't see it in the map. Und Jerusalem ist auf der Karte jetzt nicht mehr zu sehen, es ist erstmal nur die Westbank. And the fourth one is the industrial zones. Und der vierte Aspekt sind die industriellen Zonen. Let's talk about some of them. This is the two systems of the networks that it's under construction now in the West Bank. Das sind zwei Systeme von Netzwerken, die im Moment gerade in der West Bank gebaut werden. You have this roads, the Jewish settlers. And there is an alternative roads that they are building to connect the Palestinian villages and cities together. Es gibt das System der Straßen, die die Siedlungen miteinander verbinden, und es gibt Straßen, Alternativstraßen, die gebaut werden, um die palästinensischen Wohngebiete miteinander zu verbinden. What separates the two networks of roads from each other is 48 tunnels and bridges. Was die voneinander trennt, diese beiden komplett voneinander getrennten Straßennetzwerke, sind 48 Tunnel und Brücken. And this is inside the West Bank. Und das ist nur innerhalb der Westbank. In the worst cases of South African apartheid regime, they didn't do blacks for the roads, roads for the blacks and roads for the whites. Selbst in den schlimmsten Phasen des Apartheid-Regimes in Südafrika sind sie nicht auf die Idee gekommen, extra Straßen für Weiße und extra Straßen für Schwarze zu bauen. The length of the roads that they are building for the settlers is 1400 kilometers of roads. Die Länge dieses Straßennetzwerks, was sie für die Siedler bauen, im Moment gerade 1400 Kilometer Straßen für Siedler. This is one of the already existed bridges and tunnels. This is road for, they called it 443, that comes from Tel Aviv, connecting the settlements in the West Bank, and then cross the West Bank to Jerusalem. This tunnel that you see, it's connected 17 Palestinian villages in the south of Ramallah, in the northwest of Jerusalem. They are in two ghettos. This is the only way out for them to Ramallah. Was wir hier sehen, ist eine dieser quasi Straßenkreuzungen, die keine Kreuzungen sind. Oben verläuft die Straße für die Siedler. Das ist eine der älteren, größeren Straßen, die von Tel Aviv kommt. Unten drunter, den Tunnel, den man sieht, ist die Straße für die Palästinenser, die insgesamt 17 Dörfer miteinander verbindet. Und die einzige Verbindung ist, die einzige sozusagen Durchgang unter dieser Straße ist die einzige Verbindung dazwischen ist. This slide is the same road from the top, the same scene, but from the top. This is how it looks, the roads for the Israeli settlers. Und das ist genau die gleiche Straße, genau die gleiche Kreuzung von oben betrachtet, das ist die Straße für die israelischen Siedler. In order to see the system of this bridges and tunnels, like just focus on the same map that we saw. Und um dieses System der Brücken und Tunnel zu verstehen, konzentriert euch nur auf die gleiche Karte, die wir eben schon gesehen haben. To see the, in this controlling system how the Palestinian life will looks like. How can Palestinians can go from place to another within these tunnels and the bridges that they are creating. Und seht, und hier könnt ihr erkennen, und hier kann ich euch zeigen, wie dieses System der Tunnel und Brücken, wie die Palästinenser dort sich bewegen können von einem Ort zum anderen, und wie stark aber auch die Kontrolle dabei ist. This is Nablus city, and this is Salfit. Here, from here, is going to be a cut off from the green line, from Kfar Qasim until the Jordan Valley, continuously with settlements, this highways, the bypass roads, and the buffer zones for the settlements, and future, they are declaring about train, then they are going to link all the settlements together. Wenn ihr diese Karte guckt, dort wo am linken Rand die 5 ist und eine Freiheit geht, das ist eine Zone auf der grünen Linie, die komplett eine Zone sein wird, von der einen Seite bis zur anderen rüber mit Siedlungen, mit Pufferzonen für die Siedlungen, mit Straßen für die Siedlung wiederum miteinander verbinden. Even part of Salfit district, there is a few villages that here became totally isolated from the city itself. Und dort sieht man, dass es dort sogar Dörfersiedlungsgebiete gibt, die durch diese Zone komplett isoliert worden sind von der Stadt Salfit selbst. So this is the normal way that usually the people take to go to the city. It takes 10 minutes driving maximum. So, das, was jetzt die grüne Linie darstellt, ist der normale Weg, den bisher die Menschen genommen haben, und um von dem Dorf in die Stadt zu fahren. Es dauert ungefähr 10 Minuten. After this system finish, how they are going to go to their city? Follow the arrow. Und nachdem dieses neue Straßen- und Tunnel- und Brückensystem fertiggestellt sein wird, werden sie, so wie ich euch jetzt zeige, von dem Dorf in die Stadt fahren müssen. Masha Tunnel, Hable Tunnel, Mkalkili, Betlit Tunnel, Bet Furik Tunnel, Akraba Tunnel, Madama Tunnel, Salfit. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Das Gelbe, was ihr seht, sind jeweils immer Tunnel und damit die einzigen Möglichkeiten, unter den Siedlerstraßen die Siedlerstraßen zu kreuzen. This is the contiguity that George Bush was talking about. The Israelis put it on the maps, put it on the ground, and it's like efficient, as you see. The time that the road that takes 10 minutes in this way around, if there's no obstacles, it's going to take around 1 hour. Diese Strecke, die eigentlich bisher 10 Minuten gedauert hat, wird dann, wenn es keine Probleme gibt, keine Stops, kein Nichts, mindestens eine Stunde brauchen. The second controlling element of this controlling system in the Palestinian people that they are creating is the what they called it, the terminals. When anybody talk about terminal, the first thing that comes to your mind is the airport or like in the borders. So they meant to call these terminals to convince the world that this is going to be borders, borders entries. Der zweite wichtige Aspekt in diesem Kontrollsystem ist das, was die Israelis Terminals nennen. Woran man so denkt, wenn man den Begriff Terminal hört, ist als allererstes Flughafen. Man kommt am Flughafen an oder fliegt am Flughafen ab und geht durchs Terminal. Die Israelis haben diese Checkpoints Terminals genannt, um die Welt davon zu überzeugen, dass es sich hier um eine Grenze handelt. There are different kind of fuses for these terminals. Like any this is the workers' terminal. Es gibt verschiedene Arten, wofür diese Terminals benutzt werden. Dieses Bild oben mit dem Drehkreuz ist das ein Terminal für Arbeiter. Just to give you example, what does it mean, these terminals for the workers? In Tulkarim there is one, in Qalqilia there is one, there is one in Hebron, in Tarkumia, and one in Columbia. Around 10,000 to 12,000 workers crossing every day. These workers started together from 2 o'clock in the morning to wait for their line that they must cross in 2 hours from 5 to 7. 12,000 workers in these terminals. You go there, you see waves of people waiting to cross through this, what you saw here, called terminal. Es gibt vier dieser Terminals für Arbeiter. Durch diese vier Terminals müssen täglich 12,000 Arbeiter passieren. Sie dürfen das nur in den 2 Stunden zwischen 5 Uhr und 7 Uhr morgens tun. Das heißt, ganz viele von ihnen gehen morgens um 2, morgens um 3 bereits los, um sich anzustellen, um in dieser kurzen erlaubten Zeitspanne dieses Terminal für die Arbeiter passieren zu dürfen. Wenn man in dieser Zeit eines dieser Terminals betrachtet, sieht man ganze Wellen von Menschen, die stehen und warten darauf, dass sie dort durch dürfen. There is checkpoints for agricultural use, there is for back-to-back commercial use, there is in between the Palestinian reservations or whatever you call it, also for the people passing use. Es gibt dann auch Terminals für landwirtschaftliche Benutzung, es gibt Terminals, wo Waren, wo Güter durchtransportiert werden, es gibt auch Terminals zwischen 2 verschiedenen palästinensischen Reservaten, Siedlungsgebieten. And the second important thing in the George Bush initiative and theory is the viability. Und der zweite wichtige Aspekt in der Initiative von George Bush ist die Lebensfähigkeit. How the Palestinians will depend on themselves and stop depending on the international aid. Wie werden die Palästinenser in der Lage sein, auf sich selbst verlassen zu können, ökonomisch und unabhängig zu werden von internationaler Hilfe? The World Bank in 2004, they get out like in a big report about this issue, saying that the Palestinians need 9 to 12 industrial zones that they will to solve their unemployment issue. 2004 hat die Weltbank einen großen Report, einen großen Bericht zum Thema rausgegeben, wo sie geschrieben haben, dass die Palästinenser, dass Palästina 9 bis 12 industrielle Zonen brauchen würde, um ihr Problem der Arbeitslosigkeit bekämpfen zu können. And this industrial zone should be on the borderline. Und diese industriellen Zonen sollten an der Grenze sein. Which borderline? Die Frage ist, welche Grenze? Israel didn't until now define their borders. Israel hat bis heute noch nicht ihre Grenzen definiert. There is the green line. Es gibt die grüne Linie. There is the wall today. Es gibt die Mauer heutzutage. So what does the World Bank mean by this? Das heißt, was genau hat die Weltbank eigentlich gemeint? The bridges and the tunnels that you see and also these terminals, they are built, many of the costs in this has been built by the USAID money, international aid, and under the title to make these checkpoints friendly to the Palestinians. Und die Brücken und Tunnel, die gebaut worden sind, die sogenannten Terminals und die Checkpoints, die gebaut worden sind, die alle Teil dieser Kontrolle sind, ganz viele von denen sind mit internationalem Geld gebaut worden, internationalen Hilfszahlungen gebaut worden, angeblich als Teil des Konzeptes, um sie palästinenserfreundlich zu machen, als Teil des Konzeptes, um es lebensfähig und zusammenhängend zu machen. Expecting this not 12 industrial zones, that will take some 500,000 Palestinian workers. Diese wahrscheinlich 12 industriellen Zonen würden ungefähr 500.000 palästinensische Arbeitskräfte beschäftigen. And you have another 500.000 working with the public sector, with the private sector, with the NGOs and different kind of organizations. Und es gibt eine weitere 500.000, die mit dem öffentlichen Sektor, im privaten Sektor, mit den NGOs. So what do the Palestinians want? We solve their problem. Das heißt, was wollen die Palästinenser? To cry anymore. Wir haben doch ihr Problem gelöst. Warum rufen sie jetzt noch mehr? Netanyahu came and they said, okay, we have already around 12 industrial zones in the settlement. And they spent since 2006 until now $16 million into improving this settlement. Netanyahu kam und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir haben doch bereits 12 industrielle Zonen in den Siedlungen. Und seit 2006 wurde ganz viel Geld da reingesteckt, diese industriellen Zonen weiter auszubauen. According to the World Bank, they were promoting like what they called joint industrials, joint Palestinian, Israelis, international capitals. Was die World Bank vorgeschlagen oder gefördert hat oder fördern wollte, waren sogenannte gemeinsame industrielle Zonen, also gemeinsam im Sinne von israelisch, palästinensisch und international. Some of them called border industrial zones, as we said. Some of them agro-business or agro-industrial zones. Einige dieser industriellen Zonen sind jetzt industrielle Zonen an den Grenzen oder werden Grenzzonen, grenzindustrielle Zonen genannt. Andere sind für die Agroindustrie. And this industrial zone should be Palestinian workers, man work, Israeli Palestinian capital, Israeli input, Israeli export. Because this is going to be for export, like. Und diese industriellen Zonen sollten palästinensische Arbeitskräfte sein, sollten israelisches und internationales Geld sein und israelische Import und Export. So economically, what the Palestinians will gain from these industrial zones? The manpower, the slavery, the exploitation. While when you talk about the inputs that come from Israel and the know-how and the export, it means the all the benefits from this colonies and settlements or industrial zones will go to Israel. Aber das heißt, welchen Nutzen, welchen Vorteil ziehen eigentlich die Palästinenser aus diesen industriellen Zonen? Den einzigen Nutzen, den sie haben, ist, den sich von Sklaverei begeben zu dürfen, nämlich die Handarbeit, die schwere Arbeit leisten zu dürfen. Aller Gewinn, der daraus gezogen wird, aller Profit, der daraus gezogen wird, geht ausschließlich nach Israel, wird ausschließlich auch von Israel daraus gezogen. Even worse than that, when we dig a little bit too into this project, like any, okay, you talk about border joint industrial zones like an agro-industrial business, which is overviewed by the Japanese, and even this industrial zones will be infrastructure be built and organized and negotiated the agreement by international countries. Like Jenin will be the Germans, like the Jericho, one will be the Japanese, and Bethlehem the French, and Tarkumia the Turkish, Tulkarin the USA. So everyone takes his responsibility in this. One of this is JICA, the Japanese like funding for the Jericho, which is going to be one of the main industrial zones, supposed to export to the Arab world and to be like and to build an airport even there. Selbst wenn wir jetzt anfangen, ein bisschen tiefer zu graben, das Ganze ein bisschen genauer anzugucken, diese sogenannten industriellen Grenzzonen oder auch für die Agroindustrie, dann sehen wir, dass in jedem dieser Orte, in dieser Zonen, gibt es ein anderes Land, was es finanziert, ein anderes Land, mit dem auch die Abstimmung, mit dem auch die Verhandlungen laufen. Das eine ist Deutschland, das andere ist die Türkei, ein weiteres ist Japan. Zum Beispiel das, wo Japan die Kontrolle darüber hat, das Geld darüber gibt, dort soll ein Flughafen gebaut werden. Es geht dort um Exporte in die arabische Welt. Top Jordan Valley and Jericho is in the heart of the West Bank. It's far away from any borders with Israel. How do you want to make the Israelis partners in this not border zone? Aber das Jordan-Teil und Jericho, die sind weit weg, entfernt von jeder Art von Grenze. Wieso heißt das dann also eine grenzindustrielle Zone und wie soll Israel jemals zu einem Partner drin werden? We find out that they are talking about immigrant capital. Immigrant capital, ask some of the economists. What do you mean? What does it mean, immigrant capital? To be main partner with the Palestinians. It's end up after we find out that this is the settlements. So they didn't want to see, want the settlements to be also involved in this. We are talking about immigrant capital, Israeli immigrant capital. Und wenn wir uns die Konzepte angucken, dann sehen wir, dass ein großer Teil des Kapitals, der dort reingeplant ist, sogenanntes Einwandererkapital ist oder Einwanderungskapital ist. Und wir haben uns gefragt, was im Himmels Willen ist Einwanderungskapital? Und als wir das dann nachgeforscht haben, haben wir festgestellt, mit Einwanderungskapital ist das Kapital der israelischen Siedlung, der jüdischen Siedlung gemeint. Means that this international community, the official one, is not just recognizing the occupation on the West Bank, but they want to make it forever on the Palestinians. Das heißt aber, dass die internationale Gemeinschaft nicht nur die jüdischen, israelischen Siedlungen der Westbank zur Kenntnis nimmt, sondern dass sie sie sogar etabliert, dass sie sogar festschreibt für und festschreiben will für alle Ewigkeit. Other than this involvement, the official involvement in the current settlements and in the war, you find out that there is like hundreds of international companies is working and investing in the settlements. So Israel succeeded to make their colonial, the colony of the West Bank, the colonizing of the West Bank, global. It's not just Israel. Aber auch jenseits dieser industriellen Investitionen und auch jenseits der Mauer, gibt es auch auf einer noch viel unterschwelligeren Ebene. Wenn ich mir angucke die Siedlung, in der West Bank, dann gibt es globale Firmen, internationale Firmen, die dort zusammenarbeiten, die dort investieren, die dort profitieren. Das heißt, es ist Israel tatsächlich gelungen, die Siedlung, die Kolonialisierung der Westbank zu internationalisieren. Should we have a break? Should we have continue? Wollen wir jetzt eine Pause machen, damit ihr Fragen stellen könnt zu dem bisher, oder soll ich weitermachen? I would suggest you continue, if you can tell us something about the importance of the World Social Forum. Yes. Because so far I haven't seen anybody being urged to ask a question now. I think it would be... Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt fortfahren, denn bisher habe ich niemanden gesehen, der aufspringen wollte, unbedingt eine Frage zu stellen, und dass du uns vor allem auch was zum Weltsozialforum erzählst. This is lots of statistics, I want to skip it, and maybe we can start from here. Das sind jetzt ganz viele Statistiken, die ich überspringen werde, und ich werde jetzt von hier aus weitermachen. What's the way out of this situation? It's clear. Das heißt, was ist der Ausweg? Wie kommen wir raus aus dieser Situation? What we are heading in the Palestinian areas is a bantustans, is ghettos. If they are talking about state today... So clearly from the plans that we saw and what's going on the ground that I was describing at the beginning, that what it's planned for us as the Palestinians is ghettos, reservations, bantustans. And if they are talking about Palestinian state, I can't understand from this situation other than the bantustan state. Das heißt, die Frage ist, wie kommen wir daraus, wie kann ein Weg daraus führen? Wenn ich mir Palästina heute angucke, die palästinensische Situation, dann sehe ich Reservationen, ich sehe Bantustans, ich sehe Ghettos, und das ist, was sie auch mit uns machen wollen. Sie wollen uns in Ghettos stecken, sie wollen, dass wir da drin bleiben. So in this case I see the way out of the situation, how you can tear off the table and all these plans in two things. Und das heißt, ein Weg raus, wie wir das alles umdrehen können, denke ich, muss zwei Aspekte beinhalten. That must go along with each other. Die Hand in Hand miteinander gehen müssen. Nationally, we have to have another intifada like the first intifada. National brauchen wir eine neue Intifada, so wie die erste Intifada. The pressure on the people now on the ground is immense, it's unbelievable. Der Druck auf die Leute an der Basis, der Druck auf die ganz normalen Menschen ist unglaublich. Nobody gave the people options. We have been cheated for 20 years in negotiations that has been produced what you saw in front of you. Wir sind seit 20 Jahren sind wir betrogen, belogen und betrogen worden. Seit 20 Jahren sind wir so belogen, betrogen worden, dass wir das Ergebnis erhalten haben, was ihr jetzt eben gerade gesehen habt. Die Menschen selber haben keine Optionen, keine Wahlmöglichkeiten, keine Handlungsoptionen. So we must go back to the streets again. Das heißt, wir müssen zurück auf die Straße gehen. Since 2002, when they start building the wall, we started with this movement on the ground. Seit 2002, als sie angefangen haben, die Mauer zu bauen, haben wir angefangen mit dieser Bewegung an der Basis der Grassroots-Bewegung. But I can't tell you, or nobody can tell you, that we have a comprehensive popular resistance. Aber niemand wird euch sagen können, dass wir eine wirklich zusammenhängende Widerstand oder Widerstandsbewegung haben. What we have, what's in our vision all the time, is how we can keep a level of confrontation with the occupation. Was aber unsere Vision, unser Ziel ist, wie wir zu jedem Zeitpunkt dauerhaft eine bestimmte Ebene der Konfrontation mit der Besatzung aufrechterhalten können. Aiming at the moment when there is something going on the ground widely and spread it all over the West Bank, in Jerusalem, and everywhere, that we as a Palestinian society being prepared for this moment. Und wir als die palästinensische Gesellschaft müssen vorbereitet sein auf solche Momente, auf diese Momente. And I think the thing that is going to bring the unity back to the Palestinians and to end up the split is also a comprehensive resistance that will start on the ground. Und ich denke, der Faktor, der uns unsere Einigkeit wiederbringen wird, der diese Spaltung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, die wir haben, beenden wird, der unsere Einigkeit werden wir nur wieder gewinnen durch eine Widerstandsbewegung, die ganz an der Basis anfängt. Because believe me, there is nothing remain that we will fight each other for. Denn glaubt mir wirklich, es gibt nichts, es ist auch nichts mehr übrig geblieben, wofür wir uns gegenseitig bekämpfen können. The most important thing also, beside this, is the international level. Und der andere ebenso wichtige Punkt daneben, ist die internationale Ebene. We want a coordinated, effective, efficient international solidarity. Wir wollen eine koordinierte, eine effektive und eine effiziente internationale Solidarität. That they know what they are doing and they are coordinating their efforts between different continents around the world. Die wissen, was sie tun und die ihre eigenen Bemühungen koordinieren, international koordinieren zwischen den verschiedenen Ländern und Kontinenten der Welt. We hope that Porto Alegre this year will provide this platform for us. Und wir hoffen, dass Porto Alegre dieses Jahr uns die dafür nötige Plattform bieten wird. For the first time in the history of the social forum, which is the wide, you know, the wide social forum is after, you know, the Cold World War finished, it became like the platform for the progressive different social movements and organizations around the world. It's around 5,000, 6,000 movements and networks and organizations and together. Und es ist das erste Mal seit dem Bestehen des Weltsozialforums. Und ihr wisst es jetzt, das Weltsozialforum ist entstanden nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, als der Zusammenschluss, als das Austauschforum von sozialen Bewegungen weltweit, an dem 5.000 bis 6.000 verschiedene soziale Bewegungen, Netzwerke beteiligt sind. It's held every year. Und das findet jedes Jahr statt. And I remember the first time we participated in this in 2004, it was in India. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, als wir daran teilgenommen haben, das war im Jahr 2004 in Indien. In the final declaration of the social forum about the trends that the movements want to work around, to work and focus and mobilize for, in Palestine was in a line, a name between 10 other names that they are, there is conflicts in them. Und in der Abschlusserklärung dieses Weltsozialforums in Indien 2004, da tauchte auch Palästina auf. Und zwar in einer Zeile mit 10 weiteren Ländern und Regionen dieser Welt, in denen es Konflikte gibt. In 2005, after like any fights within the European Social Forum and other forums, in 2005 in Porto Alegre we were able to put like a paragraph about Palestine, identifying what the struggle of Palestinians for and urging the international community to stand in solidarity with the Palestinian struggle. Ein Jahr später, im Jahr 2005 in Porto Alegre, nach vielen Auseinandersetzungen, gerade auch innerhalb des europäischen Sozialforums, war es uns möglich, in die Abschlusserklärung einen ganzen Absatz über Palästina aufzunehmen, in dem definiert war, was der palästinensische Kampf ist und was seine Ziele sind und dass da für Solidarität dazu aufgerufen wird. And we continue every year, like, and it was every year we have a new improvement until 2009, after the massacres in Gaza. The Social Forum adopt the Land Day as International Day for mobilizing for BDS around the world. Und wir haben das fortgesetzt, wir haben jedes Jahr, wir haben sozusagen Jahr für Jahr weitergearbeitet und Jahr für Jahr sind wir einen Schritt weitergekommen, haben wir mehr erreichen können, bis zum Jahr 2009, als es die Massaker in Gaza gab. Und daraufhin hat das Weltsozialforum den Tag des Bodens übernommen als internationalen Tag für die Mobilisierung. In May 2011, in the IC, the International Committee meeting for the Social Forum in Paris, we were succeeding to get out a decision that we want as a social movement around the world to do a special conference on Palestine, World Social Forum Free Palestine. Und im Mai 2011, als eine Vorbereitungsgruppe, Vorbereitungskomitee des Weltsozialforums sich in Paris getroffen hat, war es uns möglich, eine gemeinsame Entscheidung zu erreichen, dass es ein spezielles Weltsozialforum Freiheit für Palästina geben würde. There was a debate whether to do it in Egypt or Brazil. Und es gab die Diskussion, ob es in Ägypten oder in Brasilien stattfinden soll. Egypt, because of the situation in Egypt, it was clearly it's impossible and the Egyptians apologized. Aufgrund der Situation in Ägypten war das nicht möglich und die Ägypter und Ägypterinnen haben sich dafür entschuldigt. And the Brazilians, and thanks really for them, they said that we will adopt this conference this year. Und die Brasilianer und Brasilianerinnen haben wirklich nochmal ganz vielen Dank an die, haben gesagt, wir wollen diese Konferenz. And for the first time in the social forums that the movement is going to adopt a conference, not the NGOs. The movement is the one who is going to be coordinate and mobilize and not the NGOs. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Weltsozialforen wird dieses Forum nicht von den Nichtregierungsorganisationen oder deren Vertretern und Vertreterinnen organisiert, sondern von den sozialen Bewegungen. The one is now coordinating and mobilizing for this forum mainly the CUT. CUT is the Brazilian trade unions that represents 22 million workers in Brazil. Und einer der Hauptorganisatoren oder Koordinatoren jetzt ist der brasilianische Gewerkschaftsverband. The Landless Movement, the MST, that they are 10 million members in Brazil, as well as millions around in Latin America and in the world. Und das Landarbeiterbewegung, Campesino-Bewegung in Brasilien und in Lateinamerika. World March for Women, the Communist Party, the Trotskys, everybody in Brazil, they are coming together and they form the National Committee. And this is going to be reflecting all over the world because now we also form the Palestinian National Committee and we form the commissions, mobilizing commission, communication commission, and fundraising commission, and what's the fourth one? There's another one. And every one of this is going to be international, nationally and internationally. Means that we need to mobilize all to go to Porto Alegre ready. We are not going to discuss in Porto Alegre whether we want to try to fraternize or not. Und das heißt, in Brasilien kommen Gruppen, kommen Organisationen aus allen politischen, aus allen gesellschaftlichen Bereichen zusammen. Die Gewerkschaft, die ich schon genannt hatte, die Landarbeiterbewegung, Frauenbewegung und die Trotzkisten und noch ganz viele andere Gruppen. Und das ist etwas, was sich dann aber auch was in die ganze Welt ausstrahlt. Und wir haben einen Organisationskomitees gegründet und jedes von denen ist von all diesen verschiedenen Gruppen, von all diesen verschiedenen Bewegungen besetzt. So, part of our tour around the world now is like what we are asking from different solidarity groups, organizations, human rights movements around in each country, that we should start discussing what we are going to do, what's our plan for the coming years. So, if we talk to Germany, for example, like what the German movement is going to mobilize for, what the main issues that they are going to work on in Germany, as well as different countries in Europe, what they are going, each country is going to do, and maybe we can talk about Europe, what's the main issues that Europe, European movements is going to mobilize for. So we can come to Porto Alegre ready to put all these plans together and to put the mechanisms how this is, should be led and work on. Das heißt, ich kann euch jetzt nur aufrufen und auffordern, nach Porto Alegre zu kommen. Und zwar nach Porto Alegre zu kommen und euch vorher auch darauf vorzubereiten. Das heißt, wenn ich jetzt über euch rede in Deutschland, dann müsst ihr euch in Deutschland einen Kopf machen und euch überlegen, was sind eure Ziele, was sind eure Aktionen, was sind eure Inhalte, was sind eure Strategien für die kommenden Jahre. Und für euch in Deutschland, aber natürlich auch für andere europäische Länder, sodass ihr vorbereitet und Ideen im Kopf nach Porto Alegre kommt. So, I stop here. Das heißt, hier höre ich jetzt auf.